herzlich willkommen zum Uncast Episode 767, pixelige Sache. Tja, das Google Pixel 9a war diese Woche absolut im Mittelpunkt und das war schon fast nervig. Ja, die ganzen News-Meldungen beschränkten sich auf dieses Gerät, ja, ab einem gewissen Datum, ja, nämlich dann, als Google das vorgestellt hatte. Und das war schon ziemlich nervig. Also ich habe so gleich mal so ein paar hundert Meldungen, ne, so in meinem RSS-Feed weggeklickt, ne, weil, ja, also grundsätzlich war das schon ein Hype. Ist ziemlich nervig. Ja, das hat mich auch schon beim iPhone immer aufgeregt. Aber naja, gut, wir kommen dazu noch. Es ist noch vieles andere passiert diese Woche. Beispielsweise, dass Rückzug von der Signal-App aus Europa bzw. aus Frankreich hinfällig geworden ist, denn das französische Parlament hat jetzt gegen eine Schwächung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gestimmt und das ist ja gut, ja, und zwar 119 Gegenstimmen und nur 24 Ja-Stimmen. Also offenbar gibt es in Frankreich da noch etwas Vernunft, was Verschlüsselung betrifft. Das ist schon mal sehr, sehr positiv zu werden. Ich hoffe, dass das auch Signalwirkung hat für andere europäische Länder, denn da kommt noch einiges auf uns zu, nachdem auch ja Großbritannien übrigens auch bei Google jetzt, wie es eine Meldung diese Woche ebenfalls suggeriert, ja, dass auch hier Google von den Behörden in Großbritannien aufgefordert wurde mit den Daten, ja, dass die Daten wie Apple eben auch die verschlüsselten Daten eben Zugang gewähren sollen, dadurch eine Hintertür einbauen sollen. Da wird sich also noch einiges tun und mal sehen, wie sich da die europäischen Staaten wehren können gegen eine solche Anordnung. Schließlich sollten die Europäer mal anfangen, ihre Bürger etwas zu schützen gegenüber solchen Übergriffen von Ländern außerhalb diesen Gebilden. Und das wird notwendig sein in Zukunft. Ja, Google hat auch jetzt ein Fehler zugegeben, was die Timeline betrifft. Dort wurde nämlich Timeline-Daten, wie ich schon berichtet habe, gelöscht. Google hat es jetzt zugegeben, hat sich auch dafür entschuldigt, aber das war ein Problem, das eben aufgetaucht ist und somit ja, Fakt ist, wer das Cloud-Backup nicht eingeschaltet hatte, hat nun diese Daten, die wohl betroffen sind, hat nun diese Daten verloren. Es gibt keine Möglichkeit, die wieder zurückzubringen. Ende. Und es ist ja, habe ich ja schon erwähnt, also die Timeline-Daten sind für mich so ziemlich das Wichtigste überhaupt beim Android-Phone. Denn da kann man sich sehr, sehr schön orientieren. Wo war man überall? Was hat man gemacht auch teilweise? Ja, kann Bilder einfügen lassen automatisch oder selbst. Und kann natürlich auch selbst manuell Sachen einfügen oder auch editieren. Also für mich ist das ein Livestream sozusagen, der automatisch generiert wird. Könnte zwar noch ein bisschen effektiver sein, aber es funktioniert zumindest schon mal so gut, dass man sehen kann, wo war man wann. Und das ist, diese Erinnerungen sind für mich Gold wert. Ja. Deswegen hab ich auch das überhaupt nicht witzig gefunden, als eben Google angekündigt hatte, das nicht mehr in der Cloud generell zu speichern, sondern nur noch auf den Smartphones selbst. Das finde ich absolut schlecht. Aber okay, wer die Daten zumindest als Backup noch haben möchte, der muss eben dieses separat aktivieren. Macht das bitte, wenn ihr daran interessiert seid, sonst ist es bei jedem Smartphone-Wechsel und auch eben bei solchen Fehlern sind eure Informationen weg und ihr habt keine Möglichkeit mehr, die zu bekommen. Das ist äußerst schlecht und das ist, ja, also für mich eine traurige Entwicklung, was da vor sich geht. Aber okay, da muss man sich eben damit abfinden. Ich habe gleich die Backup-Funktion natürlich eingeschaltet und hoffe, dass das dann aber auch, wenn es tatsächlich dann mal zu Verlusten kommt oder ich ein neues Handy hole, dass ich dann auch die Location Information, also die Timeline von dem alten Handy auf das neue übertragen kann. Das wird sich dann zeigen. Hoffentlich geht es unproblematisch. Insgesamt gefällt mir das überhaupt nicht. Ja, noch etwas, woran man denken muss. Früher war das ziemlich einfach, ein Android-Handy zu wechseln. Neues Handy gekauft, alle SIM-Karte reingemacht, Google-Account die Daten eingegeben und alles war da. Die Apps haben sich automatisch installiert und alles war da. Wunderbar. Und heutzutage, also 2 Wochen brauche ich, um alle Daten und Apps wiederherzustellen auf am neuen Smartphone. Und das ist ziemlich heftig. Ja, gut, ich habe auch viel drauf, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja. Nun gut. Dann haben wir noch als nächstes, mal gucken, was war's denn? Ja, genau, Sony Xperia 10 Mark 7. Da ist jetzt was geleakt worden. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Nachfolger, also die neue Generation, ich habe das Mark 6, also das Sony Xperia 1 Mark 6 und das ist ja immer so eine Reihe, ja, und davon jetzt das kleine, also das Xperia 10 Mark 7 Nachfolger, kommt dann mit einem 120 Hertz OLED-Screen. Ja. Für dieses Modell ist das sehr, sehr interessant. Das bisherige, das Xperia 10 Mark 6, das im Mai 2024 erschienen ist, das hat ja nur ein 60 Hertz OLED-Screen und kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Und das Neue, da gibt es die Spekulation jetzt, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach, dass dann Snapdragon 6S Gen 3 haben wird. Mal schauen. Es war auch im Gespräch, dass ein Snapdragon 6 Gen 4 drin ist, aber das ist wohl noch nicht ganz klar oder ist es eher unwahrscheinlich. Ja. Preise für dieses Sony-Gerät werden dann wie der Vorgänger bei etwa 399 Euro vermutet. Ich denke, das ist auch eine ganz interessante oder ganz richtige Vermutung, dass die Preise so gestaltet werden. Was auch noch interessant ist, weil wenn wir von der Mark 7-Reihe sprechen, ja, dann ist natürlich auch klar, dass dann irgendwann das Sony Xperia 1 Mark 7 da rauskommt. Ne? Und hier wird Augenmerk gelegt auf neue Sony Smartphone-Sensoren, die entwickelt werden mit 100 Megapixel und 200 Megapixel. Also da steigt jetzt Sony wohl endlich richtig ein und die Spekulation von Digital Chat Station, ein bekannter Leaker, ist, dass eben dieser 100-Megapixel-Sensor beispielsweise wird stark benutzt von chinesischen OEM mit Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor und den Dimensity 9500 Flagships, also da, wo eben die Daten schon angekündigt sind. Geben tut es die ja noch nicht, klar. Und das wird also auch spannend. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass das Sony Xperia 1 Mark 7 eventuell einen Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor drin hat. Mein absoluter Wunsch wäre natürlich ein Dimensity 9500 Prozessor, aber das wird wohl bei Sony nicht passieren. Die bleiben wohl leider bei diesen Snapdragon Prozessoren. Und dass dann natürlich der 100-Megapixel-Sensor verbaut wird, beziehungsweise vielleicht sogar dann in dem Sony Xperia 1 dann eben auch ein 200-Megapixel-Sensor. Das wäre schon nicht schlecht für die Reihe von diesen Geräten, wäre das eine absolute Aufwertung, denn bisher ist dort ein 48-Megapixel, der mit 12 Megapixel aufnimmt und 2 weitere Kameras mit je 12 Megapixel drin. Und da wäre dann diese Verbesserung doch schon sehr, sehr gut. Ob ich mir nochmal ein Sony-Gerät dann kaufen werde, das ist eher fraglich, muss ich sagen. Denn wenn Sony da nicht verspricht, eine 3D-Gesichtserkennung einzuführen, werde ich dann davon Abstand nehmen. Dazu komme ich eventuell später nochmal. So, das OnePlus Pad 2 Pro, ja, ich habe im Moment auch, bin ich durcheinander gekommen, das ist nicht zu verwechseln mit dem angekündigten Oppo Pad 4 Pro, ja. Ich rede jetzt von dem OnePlus Pad 2 Pro, das ist also furchtbar. Da gibt es jetzt einen Geekbench-Eintrag und der ist mal äußerst interessant, denn mal abgesehen davon, dass das Gerät relativ schnell ist, wird dort gelistet 16 GB RAM, ja, und ein Snapdragon 8 Elite Prozessor. Damit dürfte das eins von den sehr, sehr schnellen Tablets sein und boah, da kann man sich auf was gefasst machen. Finde ich gar nicht so schlecht. Die Tablets haben ja momentan so ein bisschen Aufwind bekommen und haben immer bessere technische Daten. Das finde ich sehr, sehr schön. Vorbei ist die Zeit, als es nur schlecht ausgestattete Tablets gab und die Handys, die unglaublich viel bessere Leistung hatten. Mir vollkommen unverständlich. Aber damit ist es jetzt wohl vorbei. Genaueres weiß man jetzt noch nicht darüber. Es wird darüber spekuliert, dass es ein 13,2 Zoll 3,4K LCD-Screen hat, bis zu 1 Terabyte UFS 4.0 Storage und dass diese 16 GB RAM auch LPDDR5X RAM sind. Damit wäre das natürlich ein unglaublich schnelles Teil. Wahnsinn. Die 10.000 mAh Batterie, die dann eben da verbaut wird, wird dann eben auch das Ganze noch abrunden. Kameras sollen ein 13 Megapixel Sensor hinten, 8 Megapixel Front-Facing Kamera sein. Aber mehr weiß man noch nicht. Erwartet wird das Ganze im April 2025 dann, wenn auch übrigens das Oppo Pad 4 Pro dann vorgestellt wird. Das dürfte nämlich so in etwa baugleich sein, denn das also OnePlus wird ja auch von Oppo quasi beliefert, ja. Und von daher ist dann eben das anzunehmen. Trotzdem wird hier beim Oppo 4 verschiedene Konfigurationen angeboten. Die können sich dann durchaus unterscheiden von den OnePlus-Angeboten. Hier sieht es so aus, also dass es von 8 GB bis mit 256 GB Storage bis zu 16 GB und 512 GB Storage Versionen gibt. Auch mir nicht ganz klar. Wenn die also baugleich wären, hier auch ein 13,2 Zoll LCD-Screen mit 3,4K Auflösung, ja, würde sich decken. Auch hier Snapdragon 8 Elite Chipsatz drin. Hier aber ein 12.000 mAh Akku, nicht nur 10.000, sondern 12.000 mAh, also nochmal deutlich stärker. Und ja, mehr muss man dann eben abwarten, wenn die ganzen Sachen eben vorgestellt wird. Hier das Oppo Pad 4 Pro, wie gesagt, am 10. April wird es offiziell gemacht. Da gespannt. So, ja genau. Gute Nachricht erstmal für Google Pixel Besitzer. Es gibt offenbar ein Update, ein Treiber-Update für die GPU. Es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form das ausgeliefert wird. Ob das Bestandteil von Android ist, oder ob das separat über die Google Play Services geliefert wird. Ja, jedenfalls berichten einige mit Android 16 darüber, ja, dass hier deutlich stärkere Leistung von der GPU her stattfindet. Aber es kann wohl nicht alleine an der Android-Version liegen, denn auch bei Android 15 haben User bereits einen 23-prozentigen Anstieg der GPU-Scores gesehen, wenn die dann zum Beispiel hier bei Geekbench das Ganze testen. Ja, so wurde da hier zum Beispiel gezeigt, also ein normales Google Pixel 6a, wie bisher eben normal war, 6702 Punkte und das getestete Gerät, auch in Google Pixel 6a nach diesem Treiber-Update 8252, also deutlich schnellere GPU-Leistung. Und das ist mehr als nur eine gute Nachricht. Das ist sensationell, wenn das eben auch umgesetzt würde für andere Geräte und also für andere Geräte mit diesem Treiber-Update, meine ich, ja, und die kompatibel sind, wovon auszugehen ist. Also man darf ab dem Google Pixel 6 erwarten, dass die Geräte dort dann alle nach diesem Treiber-Update deutlich schneller werden, was die GPU betrifft. Und ja, das wird man merken, denn die GPU ist für vieles verantwortlich, auch Browser-Darstellung beispielsweise, aber natürlich vor allem bei Spielen macht sich das dann sehr, sehr bemerkbar. Gut, SanDisk hat einen interessanten, naja, USB-Stick kann ich sagen, eine SSD-Stick ja, herausgebracht. Das sieht aus wie ein USB-Stick, auch von der Größe her, das USB-Stick ist aber ein Slim Dual Drive SSD-Laufwerk mit bis zu 2 Terabyte Storage, werden die Teile ausgeliefert. Die Geschwindigkeiten sind entsprechend dann auch relativ hoch. Für eine SSD zwar mittelmäßig, aber in dieser Form, muss ich sagen, richtig gut. 1 Gigabyte oder knapp 1 Gigabyte Sekunde für Schreiben und 900 Megabyte Sekunde für Daten zu lesen. Und das heißt, das Ding geht richtig ab, ja, wenn man das mit USB-Sticks vergleicht. Ja, und der Formfaktor stimmt halt so. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zwischending zwischen einem extrem schnellen USB-Stick, aber viel besser jetzt mitzunehmen als eine normale SSD. Ja, die nervt. Selbst eine NVMe-SSD mit schmalem Gehäuse nervt noch, die dann einzustecken. Ja, geht, aber und auch ein 2230, ja, es ist halt eine andere Form. So ein schlanker USB-Stick, den kriegt man halt überall rein. Ja, das ist besser, finde ich. Und man muss auch keine Kabel mit rumschleppen. Das sind 2 Seiten dran. Einmal ein USB-A-Anschluss und auf der anderen Seite ein USB-C-Anschluss. Geht also an alten Computern, aber auch an Smartphones. Einfach einstecken und fertig. Das ist doch eine super Sache. Getestet wurden die auch schon mit Android-Geräten. Funktioniert also wunderbar. Auch in Gaming-Konsolen, PS5 und so. Absolut kein Problem. Schnell und performant. Die 2 Terabyte Version kostet etwa $256. Klar, der Preis ist happig. Es gibt allerdings auch eine 1 Terabyte Version für $134. Und ich denke, da kommen wir schon in vernünftige Gefilde rein für so ein kleines, kompaktes Laufwerk. Klar, kann es nicht mit einer 1 Terabyte NVMe Drive irgendwie mithalten vom Preis her. Aber das ist halt, wie gesagt, der Formfaktor ist da sehr, sehr wichtig. Ja, aber passt auf, kauft euch nur von vertrauenswürdigen Händlern diese Teile, denn ich bin überzeugt davon, dass es da ruckzuck sehr viele Fälschungen geben wird, wo eben keine SSD-Technik drinsteckt, sondern ultra langsame USB, also normale eMMC-Technik und hier dann auch entsprechend wenig Leistung oder vielleicht sogar noch nicht mal die angegebene Größe vom Laufwerk. Gut, das ist das eine gewesen. Wir haben noch das Poco F7 Ultra. Ja, da gab es auch ein paar Infos diese Woche, die geleakt wurden. Wird ja bald vorgestellt, am 27. März soll es soweit sein, also in wenigen Tagen. Ja, und dennoch ist hier ein bisschen was aufgetaucht. Also das Poco F7 Ultra, das wird mit einem Snapdragon 8 Elite auskommen. Das ist schon mal eine Ansage, das heißt, da wollen die mitspielen. Ganz vorne bei den High-End-Geräten. Und das sieht man auch in der anderen Ausstattung. Beide Modelle, das Ultra und das Pro, starten bei 12 GB RAM und 256 GB Storage. Und das F7 Ultra, das kriegt auch noch eine zweite Variante, nämlich mit 16 GB RAM und 512 GB Storage. Das ist ja nicht schlecht. Und das sieht man auch hier, hauen die dann richtig zu. Die Benchmarks sind auch sehr, sehr gut. Ja. Die sind zum Beispiel bei Geekbench 6 bei 8887 aufgeschlagen. Das ist in etwa, also so knapp unter dem OnePlus 13, über dem Xiaomi 14T Pro. Ja, und zum Vergleich, das Top-Modell momentan von IQ, das IQ 13, hat 9522. Ja. Also es ist schon sehr gut mit dabei, muss ich schon sagen. Ja. Hat dann so hohe Leistung. Bei AnTuTu 10 sieht es in etwa gleich aus, knapp hinter dem OnePlus 13, ja, vor dem OnePlus 13R. Ja, und auch deutlich vor dem Xiaomi 14T Pro. Also da kann man das, wie gesagt, so in etwa einordnen. Auch die anderen Benchmarks sind alle sehr, sehr vernünftig und gut. Und wir reden hier von einem Poco F7 Ultra, ja, ein Poco-Gerät. Die werden da ganz vorne mit dabei sein bei den Leistungen und mal sehen, ob die auch bei den Preisen vorne mit dabei bleiben können. Ja, weil bisher ist ja, die sind ja die Poco-Geräte extrem günstig. Wenn das auch bei diesem F7 Ultra so ist, dann muss ich sagen, haben die ein ganz heißes Eisen im Feuer. So, ich glaube, ich füge jetzt noch mal was ein, und zwar, ich habe eben mal erwähnt, dass es hier bei mir ja Probleme gibt mit dem Fingerabdruckscanner. Ich möchte mein nächstes Handy unbedingt ein Face Unlock haben und natürlich auch Sicherheitsfunktionen, biometrische Funktionen auf eben Face Unlock, bei Apple heißt es Face ID, machen und nicht auf den Fingerabdruckscanner. Ich war etwas entsetzt, als ich mal herumgeguckt habe die Woche und habe festgestellt, es gibt fast keine Android-Handys, die so etwas haben. Zwar gibt es einige, die haben zwar eine Funktion wie Face Unlock drin, aber nur um das Handy zu entsperren. Keineswegs um eine sichere Authentifikation zu machen. Dann braucht man trotzdem wieder den Fingerabdruck. Und das ist für mich nicht mehr praktikabel. Ich habe massive Probleme mit meinen Fingerabdrücken. Das habe ich nicht nur an den Smartphones gemerkt, sondern, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, sondern auch auf dem Amt. Ja, wie lange ich da rummachen muss, bis mein Fingerabdruck abgenommen ist, ja, zum Beispiel für den Personalausweis, habe einen Reisepass beantragt. Das war echt nicht mehr. Wir haben mit allen Tricks probiert, ja, Feuchtigkeit drauf, Alkohol drauf, ja. Irgendwann habe ich dann angefangen, ja, mein Daumen wie verrückt an der Hose zu reiben, ja, damit er warm wird, ja. Und dann irgendwann nach so 20 Versuchen etwa hat's geklappt. Die Frau ist schon total durchgedreht auf dem Amt, ja, und wusste schon nicht mehr, was sie machen soll. Und das ist einfach Mist, ja. Ich bin übrigens mit diesem Problem nicht ganz alleine. Ja, das haben mehr Leute, als man denkt. Das Problem ist nämlich, dass vor allem Leute mit trockener Haut, ja, oder eben schlecht durchbluteten Fingern, ja, da massive Probleme haben mit diesem blöden Fingerabdruckscanner. Gerade wenn der so seitlich angebracht ist, das ist so ein kleiner Schlitz, ne, wie beim Sony Xperia 1 Mark 6. Also von 10 Versuchen scheitern 9, und an manchen Tagen und Wochen manchmal auch, ja, ist es komplett nicht mehr zu benutzen. Also kann ich nicht mehr reingehen. Entsprechend kann ich dann auch nicht zugreifen auf meine Banking-Apps, ja, und so weiter. Überall, wo man sich biometrisch authentifizieren muss, geht dann nicht mehr vernünftig. Da muss ich mit Passwörtern rumwursteln. Das ist alles eine absolute Katastrophe. Und von daher, ich brauche Face-ID oder im Face-Unlock auf meinem nächsten Handy. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich bin entsetzt, dass ich nur eine Marke gefunden habe, wo das anscheinend richtig geht. Und zwar auch bei den Apps und nicht nur beim Entsperren vom Smartphone. Und zwar, das ist Honor. Die haben diese Gesichtserkennung drin. Übrigens auch die Pixel-Geräte haben das nicht drin. Denn offenbar so wie ich das nachgelesen habe, ist es so, dass man damit zwar das Handy entsperren kann, recht zuverlässig und schnell, aber zum Beispiel nicht sicher entsperren kann. Wenn man also dann das Handy quasi entsperrt und will zum Beispiel an der Kasse mit NFC bezahlen, funktioniert das nicht und man muss dann trotzdem wieder einen Fingerabdruck-Scanner aktivieren, ja, und dort dann eben seinen Fingerabdruck anscannen. Und auch bei allen Apps, die eben so ein biometrisches Merkmal verlangen, funktioniert das dann eben nicht. Außer bei Google Wallet, glaube ich, da würde es funktionieren, aber das würde entgegen dem sprechen, was ich eben auch gelesen habe, dass es eben nicht funktioniert zum Bezahlen. Keine Ahnung, was das soll, aber es ist jedenfalls kein richtiges Secure Face ID, sondern das ist irgendwas, wo halt, ne, es sieht so aus wie der, also schalten wir mal das Handy frei. Aber eben nicht mehr, nur das Handy. Und das geht nicht. Ich brauche etwas, wo ich alle meine Apps freischalten kann. Und das ist nur mit dem Honor möglich, so wie ich das jetzt eben gelesen habe. Das heißt, mein nächstes Handy muss quasi von Honor sein. Ja, so schlimm ist das. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum da im Android-Bereich nicht mehr entwickelt wird. Denn diese Probleme, wie gesagt, da bin ich nicht alleine damit. Ich habe auch andere Bekannte, die auch mit dem Fingerabdruckscanner so massive Probleme bekommen haben, dass dann Apps gesperrt wurden und die über Wochen keinen Zugriff auf ihr Bankkonto haben, weil nämlich, dreimal dürft ihr raten, na, die Authentifizierungs-Apps, die braucht man, um sich überhaupt einloggen zu können, ja, Mobile-Tanz und alles. Und immer braucht man wieder biometrisches Merkmal. Und wenn dann der Fingerabdruckscanner nicht funktioniert, dann habt ihr gelitten. Geht nicht. So wichtig ist das. Und deswegen darf das eigentlich nicht sein, dass es nur auf eine Methode sich festlegt, sondern Face ID ist meiner Meinung nach, oder wie es bei Android auch immer heißt, Gesichtserkennung, muss einfach vorhanden sein bei einem Smartphone 2025. Das ist einfach so. Und das wird auch meine Entscheidung dann sein. Ja. Im Prinzip bleibt nur noch Honor im Android-Bereich. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass bis zu dem Tag, an dem ich mir dann ein neues Handy hole, was wahrscheinlich 2026 der Fall sein wird, also nächstes Jahr, muss dann eben auch tatsächlich so eine Funktion vorhanden sein. Ich komme jetzt nochmal zu was anderem und zwar Smart Rings. Ja, das ist immer ein Thema gewesen. Jetzt so langsam kommen Smart Rings mit richtiger ECG-Messung, also Elektrokardiogramm oder auch EKG genannt eben. Und die sind hier mittlerweile auf dem Markt, wie zum Beispiel der Circular, ja, Ring. Und da wurde jetzt angekündigt von der Firma, dass es auch ein Circular Ring 2 geben wird. Der soll ein Blutdruckmesssystem haben und auch eine Blutzuckermessung. Bei beidem muss ich sagen, Vorsicht, das wurde schon so oft versprochen, ja, und bisher wurde keines der Verfahren zugelassen. Ja, das heißt, die Firmen könnten zwar integrieren, es hat aber keinerlei Aussagekraft und es darf auch in bestimmten Gesetzesbereichen, wie zum Beispiel eben auch der EU, nicht suggeriert werden, dass das eine Messung wäre für medizinische Zwecke. Ja, also deswegen sind die dann schnell dabei und sagen, nee, okay, dann machen wir das lieber gar nicht, bevor wir ernsthafte Probleme bekommen, weil wenn dann dort zum Beispiel steht Blutzucker so und so viel, ne, M-Moll oder was, ja, und das stimmt überhaupt nicht, dann haben die Firmen ein Problem. Dann können die sehr leicht auch verklagt werden, wenn da ernsthafte Probleme auftauchen. Ja, natürlich könnte man dann überall eine Warnung drauf machen, das ist nur Spielerei oder so, aber trotzdem suggeriert es dann halt, dass das tatsächlich was wäre. Außerdem macht man sich dann damit auch klar sein Ansehen kaputt, ne? Wenn dort steht, okay, hier, ne, mit Blutdruck und Blutzuckermessung, in Klammern nur Spielerei. Ja. Was soll das? Ja? Geht natürlich nicht. Also von daher wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit dieser Aussage, die jetzt hier getätigt wurde in einer Presseveröffentlichung von Circular. hinsichtlich von diesen Funktionen. Ja, was weiterhin eben gemacht wird, eine Mischung zwischen ECG, also EKG-Sensoren und PPG-Technologie, ja, um eben genaue Werte zu erhalten in den Bereichen. Ja. Dann hat Zirkler eben gesagt, dass die Blutzuckermessung also wertvolle Hinweise gibt über den Blutzuckerhaushalt ohne Nadeln. Ja, das ist ja ein Problem. Bisher muss man ja seinen Blutzucker messen, indem man quasi ja, sich irgendwo einen Finger oder was sticht, Bluttropfen entnimmt und dann kann so ein Gerät dann eben daraus den Blutzuckerwert bestimmen. Und klar, das macht man nicht so oft. Das macht man höchstens vielleicht ein, zweimal am Tag. Ne? Aber das macht man jetzt in alle Stunde. Da werden die Finger gleich alle zerstochen. Ne? Also das geht nicht. Ne? Und ja, deswegen ist sowas wäre natürlich absolut eine Offenbarung für Leute, die eben da up-to-date sein wollen. Genauso wie ist das mit dem Blutdruck. Ja? Wenn man dann so eine Manschette anlegen muss, um den Blutdruck zu messen, das macht man dann halt nicht permanent, sondern wird halt dann höchstens so ein, zwei, dreimal am Tag gemacht oder so. Das ist aber halt nicht so diese exakte Aussage dann. Wer übrigens schon mal so ein Langzeit-EKG mit Blutdruckmessfunktion hatte, der weiß, wie das ist, wenn das so alle halbe Stunde oder alle Stunde mal misst, wie nervig das ist, ja, wenn man das da immer am Arm hat. Das geht natürlich nicht im normalen Leben. Ne? Und deswegen ist das natürlich auch eine super Sache, wenn das ginge mit so einem Ring. Aber auch da bin ich eben vorsichtig, weil eben bisher das nicht so richtig ging und deswegen wurde es auch nicht zugelassen bisher. Ja, das ist schwierig. Aber mal sehen, ich bin jedenfalls positiv überrascht. Wenn dann noch der Preis stimmt, aber das ist auch wieder eine schwierige Sache. Ja, wenn der Preis stimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Ring langsam aber sicher auch viele Smartwatches ablösen wird. Zum Beispiel habe ich mein Fitbit eigentlich nur wegen den Health-Funktionen drauf. Die Uhrzeit habe ich auf der anderen Seite, in der normalen Uhr. Ja. Von daher, ich würde mir das dann sparen. Ich würde dann so einen Ring anziehen, kann alles am Smartphone ablesen und habe dann sogar wieder Platz an der richtigen Seite für meine Uhr. Ja, beziehungsweise bräuchte ich zwei Dinge, die jetzt zum Beispiel mal gespannt, wenn ich demnächst mal in den Flughafen gehe, ja, und check da ein, ich habe zwei Uhren quasi am Arm. Ich sehe schon wieder, dass ich da irgendwelche Formulare ausfüllen muss, ja. Oh, weil die denken, ich hätte eine Uhr gekauft und würde jetzt so versuchen, so über den Zoll zu bringen oder was. Ne? Keine Ahnung. Furchtbar jedenfalls. Schlimm. Okay. Also Smart Rings sind immer schön, wenn sie denn auch die Funktion haben von einer Smartwatch. Smartwatch, genau, wir bleiben mal bei dem Thema, denn Leute, was ist denn passiert? Die Pebble ist zurück, ihr habt richtig gehört, die Pebble, ja, wie schön. Ich habe mich am Anfang sehr gefreut, als ich die ersten Gerüchte darüber ja gehört habe und jetzt hat es eine Ankündigung gegeben am 18. März. Da hat der Erfinder der Pebble, also der Original Founder, ja, Erik Migikowski heißt der, ja, angekündigt, dass es zwei neue Smartwatches geben wird. Ja. Und diese neuen Pebbles, ja, die heißen The Time 2, ja, und Core 2 Duo. Ja. Also ich weiß nicht, was die sich bei dem letzten Namen gedacht haben, mit Core 2 Duo. Ich glaube, da gibt es ja garantiert Probleme mit Intel, aber mir soll es egal sein. Jedenfalls, die Core 2 Duo, die kann man schnell abhaken. Das ist ein Schwarz-Weiß-Display, E-Paper-Display. Ja. Interessanter ist für mich natürlich die Time 2. Die ist mit einem 1,5 Zoll E-Paper-Display ausgestattet, auch Touchscreen, mit bis zu 30 Tagen Akkulaufzeit und Pebble OS. Ja, jetzt haben wir gleich mal vorneweg ein kleines Problem. Also, sagen wir mal, die Core2 Duo, die hat keinen Touchscreen, von daher sehe ich eigentlich in 2025 dann keine guten Chancen dafür. Ja, kostet $149. Der Preis geht einigermaßen, aber man darf nicht vergessen, ist nur schwarz-weiß. Das heißt, es schränkt dann schon ein bisschen ein. Ja. Die Time 2 ist da schon eine ganze Ecke besser. Die hat 64 Farben. Das hört sich für heutige Verhältnisse geradezu katastrophal schlecht an. Aber trotzdem, das wird ausreichend sein, das für eine praktische Anwendung, das ist klar. Und ja, bietet einen Herzfrequenzmonitor, einen ganz gewöhnlichen Herzfrequenzmonitor und einen Schrittzähler und hat auch einige Schlaftracking Sachen drin. Ja, okay. Gut. Tja, IPX8 Rating, das bewerte ich jetzt mal nicht. Hat ein Mikrofon und einen Lautsprecher auch drin. Das war's. Das ist natürlich extrem schwach ausgestattet. Das muss man sagen. Also ich liebe ja die Pebble. Ich habe hier auch noch zwei alte Pebbles. Leider funktionieren die beide nicht mehr. Ja, das Pebble-Problem war ja früher das Display, das reihenweise ausgefallen ist. Und es war auch bei mir so. Alle beiden Pebbles sind kaputt gegangen. Display, nur noch Müll drauf und das war's dann. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen soll. Also generell, die Time 2, die fände ich schon super genial, ne? Muss ich sagen. Ich liebe, wie gesagt, Pebble und ein bisschen Nostalgie kommt da gleich wieder zurück. Es war meine erste Smartwatch und das finde ich schon ziemlich cool, sowas. Notifications gibt's, Timeline, Watch Faces, Alarms, Timers, Kalender, Music Control und eben, wie gesagt, dieses ganz standardmäßige Fitness, ja, Tracking, weiß ich nicht genau, ob man das überhaupt so sagen kann. Aber ist das wirklich genug für 2025? Wenn diese Uhr 99 Euro kosten würde, ja, würde ich sagen, okay, das geht. Aber wisst ihr, mittlerweile gibt es für 29 Euro Smartwatches, die wesentlich mehr können, richtig viel mehr können und auch exzellente Akkulaufzeiten haben. Kriegt ihr überall nachgeworfen, bei AliExpress, bei Amazon für ein Apple und ein Ei. Und die Dinger können alle mehr noch, als die Pebble erstmal kann. Immerhin gibt es die Aussicht, es soll sehr viele Pebble-Apps geben, die man herunterladen kann. Und das wäre der große Pluspunkt dann gegenüber allen anderen billigen Smartwatches. Ja. Denn dann könnten noch mehr Funktionen in der Zeit kommen, so wie es ja auch bei der Pebble war. Die Pebble hat auch einige sehr interessante Apps gehabt, die das Ganze eben dann versüßt haben. Trotzdem, dass es zum Beispiel nur ein Schwarz-Weiß-Display war. Deswegen 64 Farben, das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, dass die Uhr eben keine 99 Euro kostet, sondern die neue Pebble Time 2, die wird auf einen Preis von $225 kommen. Im Dezember soll sie ausgeliefert werden. Die Vorbestellung kann man, soweit ich das jetzt sehen kann, schon abgeben. Und man kann sie auch nur dort bestellen. Es wird sie nicht in Geschäften geben, sondern man kann sie nur ordern, online. Und es gibt nur eine limitierte Auflage erstmal. Ja. Ist klar, weil man möchte wohl sehen auch, Entschuldigung, wie sich das eben verkauft. Aber ehrlich gesagt, $225, so lieb ich die Pebble hatte und so gern ich wieder sowas in der Art hätte, ist mir das für die Funktionen, die eben das Teil hat, einfach zu teuer. Ich möchte eine Uhr haben, die eben eine EKG-Funktion drin hat, sonst ist das Ganze witzlos. Und das ist eben hier nicht drin. Das sind nur die ganz, ganz, ganz einfachsten Health-Tracking-Funktionen und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Das, so leid mir es tut, aber für mich wird es so nicht sein. Ich bin halt kein so Enthusiast, der sich jetzt eine Uhr kauft, um die dann vielleicht ja beim Dinner oder so anzuziehen, ja, und dauernd die Uhren wechselt, da wäre das sicherlich eine tolle Sache, wenn man da mal wieder ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, ne, dann zieht man die mal an so und geht dann mit der Pfanne und oh, die Leute gucken dann, oh, was ist das nun da? Cool, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die Peppel und so weiter, ne? Sieht auch ganz anders aus sozusagen, ne? Und von daher, ja, wäre eine schöne Sache. Aber so jemand bin ich nicht. Bei mir muss eine Uhr funktionell sein und halt auch entsprechend gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Und das kann man halt eben von der Time-Tool leider nicht sagen. Schade drum, ich hab mit mehr gerechnet oder eben mit besseren Preisen, aber es ist mir schon klar, dass so eine kleine Firma, die jetzt eben wieder anfängt damit, so ein Revival da zu machen, dass die halt nicht die Preise halten kann, die eben, was weiß ich, riesen Tech-Unternehmen haben oder die billigen Smartwatches, die es eben jetzt gibt, aber dann ist es schon fraglich, ob das Teil wirklich erfolgreich sein wird oder was für Nutzen man eben hat, wenn man sich so ein Teil holt. So, Android 16, so langsam aber sicher wird ehrlich gesagt Android 16 sehr interessant, weil ich habe schon über verschiedene kleine Änderungen berichtet, was eben bei Android 16 erwartet wird. Und jetzt sind wieder ein paar aufgetaucht und so langsam summieren die Kleinigkeiten sich zu einem richtig schönen Paket, was dort an Neuerungen kommt. Diesmal sind das auch wieder Kleinigkeiten, aber wie gesagt, das läppert sich langsam. Es geht zum Beispiel um die Anzeige des Akkus, des Battery-Icons. Das wird dynamische Farben haben, ja, und wird auch zu Rot wechseln, wenn der Akku sehr schwach ist, und wird grün, wenn er sehr voll geladen ist, ja, oder beziehungsweise wenn es auflädt. Das finde ich zum Beispiel auch gut, ja. Das hilft wieder ein bisschen schneller zu sehen, okay, hier kritischer Akkustand rot, ne, wird aufgeladen grün oder alles ist in normal, dann ist es eben wieder Mono. Ja. Und das finde ich schon sehr schön. Wenn sich das also bewahrheitet, dann ist es in Ordnung. Was auch auffallend ist, das ist wohl, dass der Akku jetzt nicht mehr also vertikal steht, sondern horizontal liegt. Ja, auch das ist wieder, ich glaube, neu, das war am Anfang, glaube ich, auch mal so. Und es gibt auch Änderungen bei dem Wi-Fi-Icon. Das hat jetzt so ein Drei-Elemente-Anzeige. Ja, auch das interessant. Und wie gesagt, diese dynamischen Farben finde ich sehr, sehr schön. Gute Idee. Und wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die summieren sich jetzt langsam, aber sicher. Falls sie also bei Android 16 dann in der vollen Version kommen, die wurden jetzt bei der Android 16 Beta 3 gefunden. Ja, die sind aber noch nicht standardmäßig aktiviert. Ja, die muss man also manuell aktivieren. Ich fände es schön, wenn das dann bei der finalen Version von Android 16 auch standardmäßig aktiviert ist. Das könnte einen schönen Nutzen geben und sieht auch gut aus, finde ich. Ja. Gefällt mir. Nun gut, also es wird langsam so interessant, wenn ich dann sehe, was alles da geändert wurde, kann man sich so langsam anfangen zu freuen drauf. So, und jetzt komme ich mal zu dem Google Pixel 9a. Ja, ja, ich meine, ja, ich muss auch dazu was sagen. das 9a ist ja irgendwie so die also wohl unbeabsichtigt, ja, das Konkurrenzmodell zum Apple iPhone 16e geworden. Da es jetzt eben so nah beieinander erscheint, ja, und das ebenfalls so, naja, eine abgespeckte Version ist vom Hauptding, vom Hauptpixel 9. Okay. Kann man das oder muss man das wohl so sehen? Und ja, ich meine, das ist durchaus in Ordnung, ja, das, wenn man das so sieht. Die Akkugröße ist erstaunlich hoch, 5000 mAh Akku. Das heißt, da das Gerät wird länger durchhalten als die anderen Pixel 9 Geräte vermutlich. Und ja, die Kamera, wie sagt man, die Kamerabar ist weg. Ja, die gibt's nicht mehr. Das ist wohl eines der auffälligsten Designmerkmale bei dem 9a. Vermutlich eben auch wegen dem Akku, ja, keine Ahnung. Tensor G4 Prozessor wird eben hier in diesem Google Pixel 9 drin sein. Das hat eben Google auch jetzt offiziell gemacht. Wurde ja offiziell schon vorgestellt. Und hat ein 6,3 Zoll P-OLED Display. Ja, das hier heißt es dann auch wieder etwas kleiner. Ja, also auch wie beim iPhone 16i, genau, auch das ist ja ein relativ kleines Display, wenn man das so sieht, im Vergleich zu den Geräten vorher, aber mit 6,1, beziehungsweise jetzt hier mit 6,3 Zoll, ist es nicht winzig. Hm? Für mich zu klein, aber ja, ich denke, es geht noch in einen Bereich, wo man sagen kann, ja, okay, das geht, das ist in Ordnung, ja, wenn man nicht so große Handys haben möchte, ist das absolut okay. Was nicht okay ist, meiner Meinung nach, ist 8 GB RAM, das hier verbaut wird. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Auch hier, auch für eine abgespeckte Version, 128 GB oder 256 GB Storage. Also letzteres geht in Ordnung, 256 GB Storage geht in Ordnung. Ja, aber eben nicht die 8 GB RAM. Als Kamerasystem gibt es die alte 24 Megapixel Entschuldigung, gibt es die 48 Megapixel F1.7 Kamera mit Quad PD Dual Pixel Autofokus und optischer Image Stabilisierung und schafft damit 4K Auflösung auch bei 60 Frames pro Sekunde. Dann gibt es noch eine Ultraweitwinkelkamera, die ist aber mit 13 Megapixel ein bisschen abgeschlagen. 13 Megapixel Front Facing Kamera rundet das Ganze dann eben auch ab. Ja, zu der RAM-Ausstattung. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es hat sich ja schon abgezeichnet und es ist in der Tat so, dass jetzt das Google Pixel 9a eine abgespeckte Version nur bekommt von Google Gemini. Das ist sehr unvorteilhaft, ja. Also eine limited Version von Gemini wird hier Google nur installieren, was sehr schlecht ist. Also wenn man schon all in auf AI setzt und bringt dann ein Gerät raus, das nicht Best of the Best von Gemini ausführen kann, dann muss ich sagen, das ist schon übel. Ja, das ist schon übel. Ars Technica hat es herausgefunden auch, ja, dass eben das Google Pixel 9a eine wesentlich kleinere und wesentlich ressourcenschonender Version von Gemini Nano XXS installiert und drauf hat. Und damit ist es halt deutlich eingeschränkt zu den normalen, zu der normalen Gemini Nano Version, ja. Gut, das zeigt auch, dass, ich weiß nicht, was los ist, oder dass Google einfach immer auf ihrer Schiene momentan bleibt, was die Ausstattung von diesen Geräten betrifft. wer hätte das gedacht? Google bleibt mal bei was, nämlich bei der konsequenten Unterausstattung, ja, von ihren Geräten. Die sind, ich frage mich also manchmal, sind die von allen guten Geistern verlassen? Nichtsdestotrotz finde ich, Pixel 9a ist eben ein abgespecktes Gerät und wer das kauft, dem muss sich eben bewusst sein, dass er kein Gerät hat, das up-to-date ist. Auch wenn es ein neues Gerät ist, was natürlich auch wiederum ziemlich absurd ist, aber trotzdem, ja, so ist es nun mal. Und wer da eher Interesse hat auf ein etwas besseres Gerät, der kann mal gucken, die normalen Pixel 9 und auch die Pixel Pro sind momentan günstiger erhältlich als das Pixel 9a. Okay, also das ist ja schon mal was. Und von der Leistung her ist das Pixel 9 Pro, ja klar, besser. Ja. Das ist 9a. Die Geräte können übrigens auch noch nicht vorbestellt werden. Und zwar sucht Google momentan noch einem oder untersucht momentan noch einen möglichen Bug in einer Komponente des Google Pixel 9a und deswegen halten die Geräte erstmal zurück. Sollte sich dieser Bug bewahrheiten, dann wird es eventuell auch noch länger dauern. Ja, aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass Google die Dinge jetzt nicht einfach so raushaut und dann wieder später umtauscht, wenn sie sich rausstellen, na, da ist doch ein Bug drin. Also es geht nicht um Software-Bug, sondern es geht offenbar um eine Hardware-Komponente, ja, die eben nicht so leicht per Update zu lösen ist. Und deswegen finde ich das ganz okay, wenn jetzt eben das zurückgehalten wird und man noch keine Vorbestellung machen kann. Ist auch halt ein bisschen seltsam, man stellt das Gerät vor, aber man kann es noch nicht vorbestellen. Aber besser, wie gesagt, als wenn dann eben hier lang herumgemacht wird, die Leute warten auf ihren Geräten und es wird nicht ausgeliefert wegen dem Bug oder es wird ausgeliefert und man hat dann eben ein defektes Gerät, das ist auch nicht so gut. Also ganz okay. Ja, wie gesagt, wer an einem performanteren Gerät interessiert ist, Pixel 9 und auch an manchen, bei manchen Angeboten ist Pixel 9 Pro billiger und schneller als das Pixel 9a. Verizon hat in den USA jetzt einen neuen Non-Emergency Satellite Texting Service eingerichtet. Sehr schön. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist das Vernünftige. SOS-Nachrichten über Satelliten, ja, okay, das brauchen 2-3 Leute vielleicht im Jahr, ne? Weiß nicht, keine Ahnung. Also das ist kein großes Ding. Ich will auch dort Nachrichten verschicken können, wo ich kein Mobilfunknetz habe. Und genau das ermöglicht Verizon in den USA, ja, und das zeigt, dass sie auch Provider offenbar mit an Bord sein müssen, wenn so etwas funktionieren soll, und dann ist es natürlich noch kein Wunder, dass es in Deutschland so stagniert momentan. Finde ich absolut daneben. Das will ich jetzt auch endlich für Android-Geräte haben in Europa. Und so langsam, ich habe keine Lust mehr zu warten auf alles. Ja, das geht mir alles zu langsam hier im Android-Bereich mit der Entwicklung momentan von solchen Sachen. Ja, da müssen die sich mal ein bisschen anstrengen. Ich habe schon gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich mir ein China-Gerät direkt aus China ordern. Ja, zahl von mir aus die 300 € Zoll auch noch. Das interessiert mich dann auch nicht mehr, ja, weil ich da nämlich ein richtig geniales Gerät habe. Ja. Und notfalls kommt dann auch eine chinesische SIM-Karte rein, wenn es mit unseren Netzen hier nicht funktioniert vernünftig. Ja. Naja, ich bin da schon ziemlich am Rotieren deswegen. Ja. Bin mal gespannt, ich werde da einige Erfahrungen noch sammeln in Asien hoffentlich. Und dann werde ich das hier auch nochmal genau breitreten, wie das eben ist. Okay, so neue Smartphones, die so ja underrated sind oder naja, von denen eigentlich in der Presse fast nichts gesagt wird, ja, aber trotzdem sehr, sehr gut sind. Das ist immer wieder spannend. Habt ihr gewusst, dass es ein Neural AI-Phone gibt? Ein Gerät, das lernt, wer ihr seid und dann entsprechend eurer Verhaltensweise Sachen macht auf dem Smartphone, einrichtet, ja, und so weiter und so weiter. Gibt's alles schon? Ist unbekannt. Das ist nicht zu fassen. Warum ist es unbekannt? Ja, auf der auf dem Mobile World Congress wurde das zum Beispiel schon entdeckt, wurde aber absolut in den Hintergrund gedrückt. Ja, ich finde es schon wirklich schade, dass das so unter dem Radar gehalten wird. Ja, vor was hat man denn Angst? Ne? Neue Art von Smartphone vielleicht? Ja, wer weiß. Jedenfalls ist ein eingebauter AI Assistant drin, der die von euren Gewohnheiten lernt und sich anpasst an eure tägliche Routine. Ja, dadurch gibt's auch smartere Notifications, Batterie Optimierungen, ja, und eine vollkommen unterschiedliche Personalized User Experience, wie es so schön heißt, also eine persönliche User Experience auf dem Gerät. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt zwei verschiedene Leute kaufen, zwei verschiedene Geräte, nach einem halben Jahr hat der eine ein komplett anderes Gerät als der andere im Prinzip, also von der Software her oder von dem Smartphone an sich her, ja, was abgeht. Das verhält sich vollkommen anders. Ja, nämlich so, wie von der einzelnen Person eben verlangt wird. Das Design ist allerdings, naja, und da sind wir wieder bei einem großen Problem, ja, Design ist allerdings viereckiger Klotz, ganz normal, außer dass man sieht, okay, auf Kameras wird hier keinen Wert gelegt, denn es ist nur eine ganz einfache 0815 Single Camera drin. Ich möchte gar nicht erst wissen, was für eine Qualität diese Bilder haben. Alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Ja, vorgestellt hatte ich allerdings schon, darüber gesprochen hatte ich allerdings schon, das Infinix Solar Phone. Ja, aber auch das hat meiner Meinung nach viel zu wenig Wellen geschlagen, aber ich habe ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Deswegen wollte ich es nur nochmal erwähnen. Ja, Ambient Lighting, Sonnenlicht also per Sonnenlicht aufladbar mit den integrierten Solarzellen. Ja, und gar nicht schlecht also. Genauso wie das TechnoSpark Slim mit 5,75 mm, dünner geht's nicht mehr, weil es eben der USB-C-Anschluss nicht zulässt, noch dünneres Smartphone zu machen. Das ist also die Grenze. Ja. Und das Teil mit 6,78 Zoll Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 5200 mAh Akku, trotz der Größe, ja, ist schon sehr bemerkenswert. Ja. Dann auch noch das HMD Fusion, ja, ein modulares Telefon, wenn man so will. Ja. Man kann verschiedene Sachen austauschen, ja, um das optische Erscheinungsbild etwas zu verändern. Und immerhin, ja, also auch wenn es sich meiner Meinung nach sehr zurückhaltend äußert, es geht zumindest mal ein bisschen was, wo man dann sein Gerät auch optisch ein bisschen personalisieren kann. Aber auch vernünftige Erweiterungen, wie zum Beispiel ein Ring, ein Ringlicht, das ausgeklappt werden kann für Selfies zu machen, ja, und Erweiterung für Wireless Charging, Gaming-Module soll es auch geben, ja, und man kann das Ganze wohl auch ein bisschen so mehr outdoor-mäßig machen. Also finde ich ganz gut. Muss nur noch die Leistung vom Gerät stimmen, aber da liegt mir keine Information vor. Und dann schließlich noch das Nanophone. Ja, von den Abmessungen einer Kreditkarte, zumindest in Breite, in Länge und Höhe, aber natürlich nicht in der Breite. Ja, dick wird es auch sein, ja, aber eben von den sonstigen Abmessungen her wie eine Kreditkarte. Und damit kann man das normalerweise sogar in die Jeans stecken, so das Münzfach in die Jeans, ne, so, ja. Also das ist sehr schön, 4G-Phone, ja, hat alles drauf, so die normalen Apps, ja, keine Ahnung, ob da ein App-Store drin ist, wird jedenfalls mal Gmail auf dem Bild gezeigt, also gehe ich mal davon aus. Dual-SIM, und es ist ein echtes Phone, ja, es ist keine irgendwie Spielerei oder was, sondern es ist echtes Phone, naja. Vielleicht ist es doch eine Spielerei, weil viel machen an Android-Funktionen kann man mit diesem Mini-Display natürlich auch nichts mehr. Okay, ja, ich weiß nicht, man hat ja Messaging-Apps, okay. Weiß nicht, wie viele Bildschirmseiten dann so eine normale Nachricht füllt, keine Ahnung. Für mich wäre das jetzt absolut nichts. Es ist der größte Horror, den ich mir überhaupt vorstellen kann. So Mini-Display, so, hä? Okay, nein. So, ja, also ihr seht, es gibt einige interessante Sachen. Auch übrigens das Red Magic 10 Pro, auch von dem hat man wenig gehört. Das soll ein richtiges Gaming-Beast sein, ja. Snapdragon 8 Elite-Prozessor, 144 Hz AMOLED-Screen, ja, und ein Kühlsystem, das eben auch es ermöglicht, bei richtigen Games weiterhin kühl zu bleiben, sodass man nicht nur die ersten 2 Minuten gut spielen kann, dann fängt es an zu ruckeln mit Sau, ja, weil ja, ihr wisst ja, die Prozessoren, die Snapdragon so heiß werden, dass einem das Handy wegbrennt, ja. Aber in dem Fall eben nicht, weil die Kühlung soll das eben gut verhindern, ja. Und das ist das A und O beim Gaming-Smartphone. Interessant auch, weil dass das eben so, naja, sagen wir mal, hinten dran gehalten wird, soll ja am 18. Dezember, beziehungsweise wurde 18. Dezember ausgeliefert, das Red Magic 10 Pro, ja, und das war $649, also von daher, ja, okay. Keine Ahnung, warum das bei uns hier überhaupt nicht erwähnt wird, aber okay, ich habe es damit jetzt gemacht. So, dann noch kurz Huawei ansprechen. Problematik kennt ihr ja, klar, kein App Store, für die meisten uninteressant, auch für mich wäre es jetzt mittlerweile auch schon nicht mehr sehr interessant, aber aus anderen Gründen nicht unbedingt wegen Play Store. Aber es ist einfach, naja, was soll man machen, ne? Und trotzdem glänzt Huawei ja immer und immer wieder mit guten technischen Innovationen. Zum Beispiel jetzt letztens das unglaublich gute, aber auch extrem teure, dreifach zu faltende Gerät. Ja? Und jetzt kommt ein Gerät auf den Markt, ein 16:10 Foldable. Also mit einem komplett irren Aspect Ratio, komplett irre. Ja? Und zwar ist das Ding so breit, also wenn ihr das zusammenklappt, ist es fast so breit wie hoch. Ja, und es ist klappbar, aber wenn ihr es dann aufklappt, habt ihr so ein, ich weiß nicht, also bei dem wird am besten noch der Begriff Phablet passen. Ja, also wenn man das ausklappt, dann hat man ein großes Smartphone, ja, nur das ist viel breiter ist als ein normales Smartphone. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Also ihr könnt es euch so vorstellen, wenn ihr ein Smartphone in Landscape haltet, ja, und dann das nochmal aufklappt, ja, ungefähr so könnt ihr das dann sehen, ja, also so mittleres Smartphone, ne, nicht so die ganz großen, also 6,3 Zoll, ja, aufklappen und dann habt ihr so, ne, ungefähr das Gerät. Und wenn das zusammenklappt, dann habt ihr etwas, was, naja, sagen wir mal, etwas kleiner ist als ein normales Smartphone, ja, aber breiter ist als ein normales Smartphone. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll, aber ich kann in einem Wort zusammenfassen: geil. Okay? Einfach nur geil. Das ist mal was anderes, ja, und macht auch irgendwo Sinn. Wenn ich mir das Format angucke, ja, dann ist es für Webseiten optimal geeignet, für Webseiten aufzurufen beispielsweise. Und das heißt auch gut geeignet für beispielsweise die Oberflächen. Klar, für Filme anzugucken, das ist natürlich wieder ein Problem bei dieser Aspect Ratio. Da bleibt dann eben oben und unten ein Spalt, ja, das lässt sich nicht vermeiden. Aber für alles andere, für Sachen, die man da nutzt, ist wirklich dieses Format perfekt. Das ist richtig gut gemacht. Weiß nicht, wie es aussieht mit dem Landscape-Modus dann, aber im Porträt-Modus ist es schon mal sehr, sehr gut für Webseiten und so weiter zu nutzen. Das hat dann eben auch einen LTPO, OLED-Screen mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Triple-Kamera-Setup, 50 Megapixel Hauptkamera, 40 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 8 Megapixel Telefotosensor. Ein 4720 mAh Akku und 66 Watt Wire Charging. Eieiei, jetzt komme ich aber durcheinander. Ne? Wireless lässt sich auch laden mit 40 Watt. Also nicht schlecht. Umgerechnet von chinesischer Währung in Dollar wären es 1000 Dollar. Das heißt also wesentlich mehr echt. Ja, schätze mal so 1300, 1400 Dollar. Aber man braucht sich keine Gedanken zu machen. Das Zeug gibt's nur in China. Macht natürlich auch Sinn, dass hier Huawei für so ein Spezialgerät jetzt nicht unbedingt das anpeilt, das auch in andere Länder rauszubringen, eben wegen dem fehlenden Play Store und so. Ja, kann ich das schon verstehen, so ein bisschen. So, dann gibt's noch was anderes. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hat man noch was anderes? Ja, vielleicht noch kurz. Der Google Assistant, der fällt ja weg. Und Google kürzt jetzt momentan schon kräftig Funktionen vom Google Assistant. Also einige Funktionen entfallen jetzt bereits schon, was vorher ging und jetzt nicht mehr möglich ist. Also der Assistant wird jeden Tag unbrauchbarer. Und langsam aber sicher übernimmt Gemini jetzt diese Funktion und wie gesagt, wird ja am Ende des Jahres wird der Assistant komplett eingestellt und Google Gemini übernimmt dann komplett die Aufgaben vom Google Assistant. Also Google Assistant ist quasi tot. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, was ist denn hier mit den Nest Speakern und die Google Home Geräte. Auch ich habe ja noch zwei Google Home Geräte. Und hier wird von Android Central spekuliert, dass die möglicherweise durch den Switch dann auch tatsächlich komplett gekillt werden. Also, dass die dann gar nicht mehr funktionieren. Ja. Das wäre natürlich sehr unglücklich. Vielleicht hat Google dann noch einen Plan B in der Schublade, dass da so eine abgespeckte Assistant-Funktion weiterhin funktioniert, damit man überhaupt noch was mitmachen kann. Aber viel wird da nicht mehr gehen. Und wie gesagt, Android Central schürt die Befürchtungen, dass es möglicherweise sogar komplett eingestellt wird und dass das Gerät dann eben nutzlos, komplett nutzlos wird, weil auf keinen Fall Gemini laufen kann. Ja. Allerdings frage ich mich immer, da könnte doch eventuell auch eine Funktion installiert werden, wo dann eben die kompletten Gemini-Funktionen quasi in der Cloud erledigt werden, eben nicht auf dem Gerät. Auf dem Gerät muss doch eigentlich nur ein Kommunikationsmodul vorhanden sein. Ja, der Rest macht Google Gemini dann in der Cloud sozusagen. Aber ob das Google macht, ob man das einfach so machen kann, das wird sich dann eben noch zeigen. Aber ja, man kann sich schon ein paar Sorgen machen, was mit den alten Geräten dann eben passiert. So, jetzt komme ich mal zur App der Woche, weil wir nämlich schon am Ende sind. Da hat es diesmal wieder ein kleines Spielchen erwischt. Und zwar ist es Traffic Jam. Ja, und genau das ist es nämlich nicht. Es ist nämlich Car Jam. Von Wingsoft, ja, genau, Car Jam von Wingsoft, das Busspiel, ja. Tja, simpler geht's eigentlich gar nicht mehr, aber ihr wisst ja, ne, wenn etwas simpel ist, dann macht's auch meistens viel, viel Spaß, wenn's vom Konzept her einigermaßen gut gemacht ist und ich glaube, das kann man bei dem Spiel auf jeden Fall sagen. Es macht riesig Spaß. Was muss man da tun? Also es ist so, es ist eine Bushaltestelle, ja, und hier ist dann entsprechend der Farben von den Passagieren, ja, hört sich komisch an, gell, die entsprechenden Farben von den Bussen hin transferieren, ja. Das heißt, sind da jetzt zum Beispiel vier grüne Menschen, dann schickt ihr einfach ein grünes Auto hin. Ja, sind es mehr als vier hintereinander, dann könnt ihr einen Bus schicken. Ja, und dann sind noch orangene, rote, pinke, purple und alles mögliche Menschen eben da. Und ihr müsst immer die richtigen Autos hochschicken. Ablauf ist, ne, die Farben, die vorne stehen, gehen dann eben in die Busse, wenn der Bus die entsprechende Farbe hat. Und dann kommen die nächsten und so weiter. Und so gibt es dann eine richtige Kettenreaktion, wenn man die Busse also in der entsprechenden Reihenfolge hochschiebt. Ja, und dann kann man die, wenn ein Bus voll ist, dann fahrt der ab und man hat wieder Platz frei. Man hat nur begrenzte Plätze, Anzahl von Plätzen, wo man die Busse parken kann. Ja, und damit es auch nicht so einfach wird, ne, können die Busse auch nur in eine bestimmte Richtung herausfahren. Das heißt, wenn die sich selbst blockieren, dann könnt ihr den Bus der entsprechenden Farbe auch nicht hinschicken. Da müsst ihr also auch vorausschauend, sehr vorausschauend handeln, damit ihr am Schluss nicht dasteht und die Farbe vom Bus, die ihr braucht, ist eingeparkt und ihr schafft es nicht dann dort wegen den eingeschränkten Parkplätzen den passenden Bus eben jetzt hochzubringen. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Ist super simpel. Und deswegen macht Spaß, weil man trotzdem, dass es so simpel ist, ganz, ganz schnell anfängt, sich die Haare zu raufen, weil man genau aufpassen muss, was man macht. Man muss immer genau aufpassen, welchen Bus man nimmt. Ja, und naja, ein bisschen gelügt ist es auch, dann sieht nämlich nur eine bestimmte Länge der Schlange. Was danach kommt, das sieht man nicht mehr. Und manchmal ist es erforderlich, dann auch auf gut Glück einen Bus eben hinzuschicken, und wenn dann eben die falsche Farbe kommt, dann wird's manchmal kritisch, ja. Aber man hat noch Möglichkeiten eben, ja, das Ganze wieder zu retten, aber es macht schon riesig Spaß. Aber Vorsicht, wenn ihr keine Zeit habt, spielt's nicht, denn das Ding ist ein Zeitfresser ohne Ende und man kann auch kaum aufhören damit, hier zu spielen, wenn man angefangen hat. Ja, am Anfang ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm, weil da ist auch so, dass man vielleicht noch relativ schnell die Lust verliert, weil es eben noch sehr leicht ist. Also im Prinzip tippt man ja auf einfach irgendeinen Boost, ja, zack, zack, zack, und dann funktioniert das. Ja, aber das ändert sich dann ganz, ganz schnell. Beim dritten Level ist es schon richtig knackig. Bei Level 4, wow, ich möchte gar nicht wissen, bei Level 5, da stehen einem die Haare zu Berge und dann geht's immer weiter. Ey, da muss man wirklich, wirklich ganz schön gucken. Also Car Jam von Wingsoft macht richtig Spaß und da kann man seine Zeit ganz schön loswerden. Die App gibt's kostenlos im Play Store. Ja, In-App-Käufe natürlich, Werbung, klar, hilft aber manchmal. Wenn man sich so einen Werbespot anguckt, kriegt man wieder Goodies oder kann zum Beispiel auch Fehler wieder gut machen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ja, kurzer Werbespot angucken und schon geht's weiter. Ist gar nicht so schlecht. Gibt's eigentlich schon relativ lange. 10 Millionen Downloads hat das Teil schon, also über 10 Millionen Downloads und hat noch 4,2 Bewertungen. Also gar nicht so schlecht. Keine Ahnung, warum mir das die ganze Zeit entgangen ist, aber Car Jam ist verdiente App der Woche und kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Themen wieder für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast, Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen, oder in der Community auf YouTube Kommentare hinterlassen. Das freut mich auch immer sehr. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!